dass es graut, wenn sie in den Himmel schaut. Dann fürchtet sich, das Licht scheint ihr von unten ins Gesicht. So muss sie sich am Tag verstecken. Will das Licht doch nicht erschrecken. Lebt im Schatten, bis der Schein vergeht. Sieht einen Stern im Zwielicht prangen und fleht. Meine Schönheit auf die Wangen. Morgenstern erscheine auf das Antlitz mein. Wirf ein warmes Licht auf mein Ungesicht. Sag mir, ich bin nicht alleine. Hässlich, du bist hässlich. Ich bin allein zur Nacht gegangen. Die späten Vögel nicht mehr sangen. Saß Sonnenkinder im Gewimmel. Und so rief ich in den gestirnten Himmel. Morgen.